Deutscher Rap, ist nix mehr wert, nix am R, sie kriegen ein Stich ins Herz. Vaterstaat, ein Hundesohn, der nicht bezahlt, also frag nicht, mein Kopf ist eh schon tragik. Kontos füllen mit Money, glaub mir, das ist das Ziel. In Zukunft will ich nicht wissen, wie viel Marsch ich verdient. Yeah, Aggressivität, kein Plan, wie lange ich leb. Auch wenn uns das Para fehlt, hasse ich die Illegalität. Mon frérot, die Jungs pumpen's im Ghetto, von Vorstadt bis Stadt, Mitte, Platz, dieses Echo. Was tun diese Leute, wenn sie sehen, dass du Macht hast? Entweder gibt es Schädel, Fraktur oder Machabgang. Arabis aus Berlin und Marokko aus Frankfurt, Türkur, die Libanese, Fick Rap, wir machen Kampfsport. Glaub mir, wir sind die Antwort. Cordon Sport oder Alpha, Jacken sind heute out, Kanaks tragen People of Color. Du ziehst die Kalasch, Nico, während du nur ziehst am Blunt. Oder warum wiegst du dein Gramm ab täglich? Ist mein Prinzip, was du nicht verstehst. Du bist Bluff, du bist Bluff. Du ziehst die Kalasch, Nico, während du nur ziehst am Blunt. Oder warum wiegst du dein Gramm ab täglich? Ist mein Prinzip, was du nicht verstehst. Du bist Bluff, du bist Bluff. Deutscher Rap ist nicht mehr das, was es war. Labels halten die Künstler wie Hunde hinter Stacheldraht. Frag Barack Obama, wieso er dich nicht gesigned hat. Jetzt komm ich bei Rabin und erzähle von der Kleinstadt. Was willst du mir andrehen, kannst du dich mal ansehen bei der Flex, voila. Ich würde mich für jedes Gramm schämen. Mein Werk ist erst vollendet, wenn es nichts zu sagen gibt. Es Hoffnung für Deutschlands Ohren, Cocktails mit Molotow. Ich seh die Welt und ich will Geld mehr. Ich bin ein Feldkräher, wir wollen im Geld mehr schlafen. Nachts auf den Straßen ist wenig Karma. Deswegen du hast Angst auszuschlafen im Nirvana. Deswegen du hast Angst aufzustehen, rauszugehen, hier nicht drauf zu gehen. Schiebst du die ganze Zeit Palaver? Nur Drama, was ihr macht, ist alles andere als gut. Hör mir zu, Frero, ey, gut. Leute haben von eurem Gerede genug. Du ziehst die Kalasch, Nico, während du nur ziehst am Blunt. Oder warum wiegst du dein Gramm ab täglich? Ist mein Prinzip, was du nicht verstehst. Du bist Bluff, du bist Bluff. Du ziehst die Kalasch, Nico, während du nur ziehst am Blunt. Oder warum wiegst du dein Gramm ab täglich? Ist mein Prinzip, was du nicht verstehst. Du bist Bluff, du bist Bluff.